Deutschlandfunk. On Stage. Der Musik der Gnawa werden heilende Kräfte zugeschrieben. Zumindest mag es mit der repetitiven Rhythmik und den minimalistischen Melodien dieser in Marokko beheimateten Volksgruppe gelingen, Künstler wie Publikum in Trance zu versetzen. Und diese Musik bietet eine Basis für ausgedehnte und emotional intensive Gesänge und Instrumentalsoli und gab deshalb schon öfter den Anreiz für Jazzinterpreten, ihre westliche Musik mit den nordafrikanischen Klängen zu fusionieren. Beste Beispiele dafür sind das Maghreb and Friends-Projekt des Gitarristen Nguyen Le aus den späten 90er Jahren, die Band Ifriqiya des Schlagzeugers Karim Ziad aus dem vergangenen Jahrzehnt und in jüngster Zeit das Trio Out of the Desert mit dem Pianisten Joachim Kühn, der damit zeigt, dass moderne, polytonale Jazz-Improvisationen auf dem Konzertflügel und archaische Gnawa-Pentatonik durchaus schlüssig miteinander in Einklang gebracht werden können. Einen solchen Versuch, beide Welten zu einer publikumswirksamen Mischform aus Jazz und Gnawa-Folklore zusammenzuführen, unternimmt auch der belgische Trompeter Laurent Blandiot mit seinem Sextett, das unter der Bezeichnung Mark firmiert. Es besteht in seiner jüngsten Ausgabe aus 4 Bläsern, einem Keyboarder und einem Schlagzeuger. Nach einem Bassisten sucht man vergebens, denn der Bass kommt hier bei Blandiots Projekt mit der sinnigen Überschrift Transmission von dem Marokkaner Hassan Sgari. Er spielt die Gwembri, eine Art Naturbassgitarre mit 3 Saiten, deren hölzerner Korpus von einer Membran aus Kamelhaut überzogen ist und auf der dumpfe, perkussive und schnell ausklingende Basstöne produziert werden können. Sgari ist der Kopf eines Gnawa-Trios, zu dem außer ihm sein Bruder Samir und ein Musiker mit Namen Abdelhadi Eribahi gehören. Beide singen und spielen sogenannte Karkabas. Das sind beckenförmige Metallschalen, die ähnlich wie Kastagnetten in jeder Hand gehalten und aufeinandergeschlagen werden. In welcher Weise die rituellen Gesänge und Rhythmen der 3 Marokkaner mit den Bläsersätzen und Soli des Mark-Sextetts korrespondieren und zu einem unablässigen, zuweilen recht anstrengenden, aber streckenweise doch sehr reizvollen Kaleidoskop von Tönen und Klängen geraten, das demonstrierten die 9 Musiker bei ihrem Konzert in der Münchner Unterfahrt am 25. November 2011, aus dem Sie heute in Onstage Ausschnitte hören können. Im Studio begrüßt Sie dazu Harald Rehmann. Hier ist davon zunächst ein Stück. Es trägt den Titel Mimuna. Ya Rabbi, ta'ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, يا ابو علي هاي هاي هاي هاي Wir sind zwar nicht aus derselben Kultur, passen aber dennoch wunderbar zusammen. Mein Sextett könnte zwar einfach so aus Spaß mit den Gnawas musizieren, aber wir wollen mehr, nämlich eine neue, eigenständige Klangwelt kreieren. Das mag sich manchmal etwas chaotisch anhören, so als probierten wir ziellos herum, aber das ist eben das Risiko, das diese Suche mit sich bringt. Wir mögen das. That's the risk in the music and we like that. Laurent Blondiot, Initiator und Bandleader der belgischen Formation Mark, sieht keinen grundsätzlichen Unterschied zwischen der Fusion-Stilistik seiner Band und der traditionellen Folklore des marokkanischen Gnawa-Trios, mit dem er zusammen auftritt. Improvisation, Rhythmus und natürlich die hypnotische Wirkung, die Trance der Musik, all das sei hier wie dort von größter Intensität, meint Blondiot. Aus dieser Überzeugung heraus arbeitet der Trompeter schon seit einigen Jahren mit Musikern und Sängern, aber auch mit Wortkünstlern aus afrikanischen Klangkulturen zusammen. Mit den marokkanischen Gnawa genauso wie mit südafrikanischen Lyrikern oder Instrumentalisten aus Mali. So ging das Sextett beispielsweise gleich nach seiner Transmission-Tour im vergangenen Herbst wieder auf Konzertreise, diesmal mit Perkussionisten und Tänzern aus dem westafrikanischen Benin. Wer in der Musik von Marc nach fein gewobenen Arrangements, nach Klangästhetik und Transparenz Ausschau hält, oder wer etwa eine ausgetüftelte Interaktion zwischen den Musikern aus Belgien und ihren marokkanischen Kollegen erwartet, die mit Spannungsbögen spielt, mit kreativem Ideenaustausch oder intelligenter Dramaturgie des musikalischen Geschehens, der wird hier wohl kaum fündig werden. Von nur wenigen Momenten abgesehen, bietet die Band ihrem Publikum einen unablässig brodelnden Klangeintopf, in dem die Zutaten kaum noch identifizierbar sind und in dem Aspekte wie Raum der Musik, Pausen oder Durchsichtigkeit nur sehr selten eine Rolle spielen. Nach dem Konzert wurden vereinzelt Stimmen laut, die meinten, alle Musiker spielen ständig, zu viel und zu laut, die Stücke sind zu lang, meist ohne erkennbare Struktur, haben weder einen vernünftigen Anfang noch ein schlüssiges Ende. Solche Kritik lässt Laurent Blondiot natürlich nicht so einfach auf sich sitzen. It was loud sometimes, but also really quiet in other orchestration, like the beginning of the second set, just piano in Gambri. Ja, es stimmt, wir spielen viel und laut, aber es gibt auch ruhige Momente, zum Beispiel zur Eröffnung des zweiten Sets, wenn Guembri und Piano mit einem Duett beginnen. In der Regel hat unsere Musik viele verschiedene Höhepunkte, viele Wiederholungen, aber es ist eben alles organisch. Wir spielen, was wir wollen, wir fühlen uns frei. Nichts ist vorbereitet, es sind lediglich ein paar Riffs und kurze Motive aufgeschrieben, aber auch da entscheiden wir ganz spontan, ob wir sie einsetzen oder nicht. Da geben wir uns Zeichen. In jedem Fall steht die Improvisation im Vordergrund. from Morocco, but we decide if we play that or not, and we play a lot of songs to accompany, I don't know the word, and yeah, there is a lot of improvisation. Und diese Improvisation, die Soli der Mark-Mitglieder, allen voran der Pianist Giovanni Di Domenico, aber auch Tenorsaxophonist Jeroen van Herseele und der Bandleader und Trompeter Laurent Blondion selbst, sie sind über jeden Zweifel erhaben und zeugen von der instrumentalen Kunst wie auch von der kreativen Energie der Spieler. Neben den genannten sind das der Flötist Quentin Monfroy, der Baritonsaxophonist Grégoire Tirtillo und der Schlagzeuger Joao Lobo. Hören wir diese sechs von Marc zusammen mit dem Gnawa-Trio von Hassan Sgari hier in Onstage im Deutschlandfunk nun mit einem weiteren Ausschnitt ihres Münchner Konzerts. La Bolivia, la Bolivia, la Bolivia, la Bolivia.

Oh, On Stage im Deutschlandfunk brachte eine Konzertaufnahme in der Münchner Unterfahrt am 25. November 2011 mit dem belgischen Sextett Mark und einem Gnawa-Trio aus Marokko. Transmission, so überschreiben die Musiker unter Leitung des Trompeters Laurent Blondiot ihr Projekt. Zu Mark gehören neben Blondiot der Tenorsaxophonist Jeroen van Herzele und der Baritonsaxophonist Grégoire Tirtio, der Flötist Quentin Monfroy, der Pianist und Keyboarder Giovanni Di Domenico sowie der Schlagzeuger Joao Lobo. Die marokkanischen Musiker und Sänger sind Hassan Sgari, er spielt die Guembri, das dreiseitige mit Kamelfell bespannte hölzerne Bassinstrument, sowie sein Bruder Samir Sgari und Abdelhadi Eribai, die beide sogenannte Karkabas spielen, die typischen metallenen Handperkussionsschalen der Gnawa-Musik. Den nächsten Live-Mitschnitt im DLF-Jazz-Programm können Sie in 3 Tagen hören, am kommenden Montag, dem 13. Februar, ebenfalls ab 21.05 Uhr. In der Reihe Jazz Live stellt Odilo Klausnitzer dann wieder Duo-Begegnungen im Kölner Stadtgarten vom letzten September vor, diesmal unter anderem mit der Cellistin Ok-Yung Lee, die bei jener Gelegenheit auf den Saxophonisten Hayden Chisholm traf, sowie einem Duo mit dem Holzbläser Michael Moore und dem Pianisten Benoit Delbecq.